Rita? Sind Sie da? Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Was fällt dieser Frau ein? Geschlossene Wohnungstür. Eine Nachricht hätte sie hinterlassen können. Sind Sie Peter Weiß? Am Apparat? Richten Sie sich darauf ein, die Wohnung, in der Sie sich befinden, nicht mehr lebend zu verlassen. Warum? Denken Sie daran, wie viel Leben vor dem Ihren aufgehört hat. Alles andere wäre Spekulation oder Beschönigung. WDR 3, Hörspielstudio. Meine Damen und Herren, Sie hörten Schwarzenbergplatz von Ingrid Puganik. Es sprachen Peter Weiß, August Zirner, Rita Safranek, Brigitte Karner, Patrick Winter, Martin Schwab, Charlie Neuendorf, Christian Spatzek, Carla, Brigitte Quattelbauer, Karl, Thomas Frey, Taxifahrer Oliver Stern, Clochard, Branko Samarowski, Freunde des Korschars, Leo Braune und Peter Trauner, Nachbar Hubert Berger, Kellnerin, Susanna Samait, männliche Stimme am Telefon Wolf Oeser, Musik Wolfgang Mittere, Ton und Technik Reinhard Prosser und Gerda Eisendle, Regieassistenz Brigitte Margesin, Dramaturgie Angela Sustorf, die Regie hatte Götz Frisch. Sie hörten eine Gemeinschaftsproduktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Österreichischen Rundfunk, Studio Salzburg. Meine Damen und Herren, morgen um 16 Uhr auf WDR 5 senden wir Alkmene von Marlene Sterowitz.